Abenteuer Westkanada. Oder Ich bin dann mal breit. Von Thorsten Nesch. Ja, die Angestellte der Jugendherberge schaute gelangweilt von ihrer Zeitung auf. Ich war in Eile und begann, ohne zu überlegen. Habt ihr... Mir fiel das Wort für Föhn auf Englisch nicht ein, also hielt ich mir zwei ausgestreckte Finger an die Seite meines Kopfes. Na, habt ihr sowas? Habt ihr... Sie rollte mit den Augen, wandte sich wieder ihrer Zeitung zu und sagte dann langsam und kaugummikauend, »Was? Etwas, womit du dir den Kopf von den Schultern blasen kannst?« Schuld für den Spruch war der Spiritus, der in meinem Rucksack ausgelaufen war und meine einzige Hose versifft hatte. Die hatte ich soeben ausgewaschen und nun hatte ich sie trocken föhnen wollen. Und das alles nur wegen dem kanadischen Zoll. Warum mussten die mich auch filzen? Wollen Sie arbeiten? Die mürrische Zöllnerin bohrte ihren Blick über die Kanten ihrer Halbbrillengläser in den Humus meiner unschuldigen Seele. Ich wollte noch nie arbeiten. Keine Regung. Kein Zucken eines Mundwinkels, nicht einmal ein Augenklimpern. Wollen Sie arbeiten in Kanada? Nicht in Kanada, nicht in Deutschland, nicht hier, geht's nur um Kanada. Jawohl, ich verstand und nickte kurz. Weiter, sind Sie vorbestraft oder ist Ihnen ein Verfahren anhängig? Nein, jedenfalls nicht in Kanada. Das dauerte denn länger. Aber am nächsten Tag kann ich endlich durch Vancouver streifen. Ich trinke etliche Kaffees, billig und stark, dann die Sonne, aufs Wasser gestarrt, den Rücken an einem großen Holzstamm, die salzige Luft, eine Tageszeitung, die Vancouver Sun gelesen, geatmet und dann ein einstündiges Schachspiel mit John, einem Straßenschachspieler. Der Hagere mit 50er mit John-Lennon-Brille steht hinter seinem Schachbrett, das auf einem Zeitungskasten liegt. Daneben der Zeitungskasten der Konkurrenz, der uns als Theke dient, Kaffee dampft, man stützt sich ab. Freunde von ihm schauen vorbei. Einer ist einer hellbraunen Mönchskutte gehüllt und verkauft seine gesammelten Weisheiten an Passanten. Er bleibt neben uns stehen, sein Kinn zwischen Zeigefinger und Daumen, Stirnfalten, konzentriert der Schachpartie folgend. Vom Schmuckstand neben uns kommt Alyssa rüber, Londonerin. Im Ausland kommen alle Engländer aus London. Gepierst, tätowiert, verfilzte Haare, große kajalumrundete Augen. Magst du einen Ohrring kaufen? Nee. Ich habe noch einen Silberturm. Nur weil ich Schach spiele und plötzlich bremst ein Reisebus neben uns und GSG-9-mäßig springen 40 Japaner raus, sichern sich gegenseitig mit ihren Kameras. Einer brüllt etwas, alle fahren herum zu einer großen alten Standuhr, die an einer Straßenecke steht und im nächsten Moment einen Höllenlärm verursacht. Ein Pfeifen, Zischen, nach oben entweicht Qualm, Menschentrauben bilden sich, summende und klickende Kameras. Ich sag, John, jemand sollte die Feuerwehr rufen, die Uhr brennt. Ich halte mir die Ohren zu. Der Dampf, das muss so sein, das ist eine Dampfuhr. Aha, du hast noch nichts davon gehört? Die Uhr stirbt endlich wieder, das Touristenkommando springt wieder auf, Dieselschwaden und die Menschentrauben verflüchtigen sich. Nein, John, sollte ich? Ja, das ist eine Touristenattraktion. Der Wasserkessel mit Zifferblatt? Was bist du für ein Tourist, sagt John. Weißt du nichts über die Stadt? Ich reise ohne Reiseführer. Da verpasst du aber eine Menge. Was denn? Ich stehe hier mit dir und deinen Freunden bei einer guten Partie Schach inmitten einer Attraktion. Und das ist mein erster Tag hier. Nicht schlecht, würde ich sagen. Es könnte Glück sein. Der Mönch beugt sich vor über das Schachbrett und mit erhobenem Finger und großen Augen sagt er, Glück ist das Produkt aus Risiko und Dummheit. Die Partie endete Remis. Zum Ende hatten wir mehr Zuschauer als ich bei mancher Lesung. Er schlug mir vor, ich sollte Chinatown nicht verpassen. Das läge in der Richtung da. Die Straßen wurden abgefackter, hagere Gestalten, keine Bäume, keine Touristen, Müll. Aus einem Hauseingang tritt ein Skelett vor mich, breitbeinig, kann kaum stehen, sagt etwas Unverständliches, Rotz, läuft ihm von der Nase in den Mund. Weitere Zombies kriechen aus ihren Verstecken und Gruften neben mir, hinter mir, und da niemand anfängt, Thriller zu singen, jogge ich meinen Weg zurück. Zombieslalom. Mann, du warst mitten in der Junkie-Ecke, Mann. Vancouver hat 15.000 Junkies offiziell. Mein kantiger Bettnachbar im Youth Hostel saß auf seiner Matratze und schüttelte den Kopf. Du kannst von Glück sagen. Na, wenigstens warst du nicht nach Einbruch der Dunkelheit da. Sag, wie war denn Chinatown? Das habe ich nicht gefunden. Ich holte zwei Dosen Canadian Lagerbier aus einer Tasche und hielt ihm eine hin. Du hast es nicht gefunden, das kann man doch gar nicht verfehlen. Das ist doch, hast du keine... Bier ist im Hostel verboten. Ich legte die Dose neben mich und machte mir an meiner zu schaffen. Hey, das heißt nicht, dass ich kein Bier will, ey. Ich schmiss ihm zu. Ah, du bist ein Vogel. Hier, cheers. Cheers. Er war mit Abstand der Älteste im Hostel, immer ein bisschen versifft. Und wo willst du hin, Mann? Ich weiß nicht, sag ich. Vancouver ist doch schön. Hey, weißt du was? Willst du arbeiten? Schon wieder diese Frage. Das wollte ich noch nie. Na dann... Das heißt nicht, dass ich kein Geld bräuchte. Er grinste und schüttelte wieder seinen Kopf. Okay, ich arbeite für $10 auf dem Bau. Gutes Geld. Aber die Arbeit ist mir zu hart und ich steckte die Schippe in den Kies am nächsten Tag, klatschte demonstrativ die Hände ab nach getaner Arbeit, als wären sie dreckig. Mann, das kannst du nicht machen. Du bist gerade mal eine Stunde dabei. 45 Minuten. Außerdem ist es scheiße heiß und der Boss ein Arsch. Der Boss ein Arsch? Er ist Deutscher. Glaub mir, das sind Komponenten, die sich nicht ausschließen müssen. Mein T-Shirt war nun nach der Arbeit auf dem Bau durchgeschwitzt. Zum Glück hatte ich mein Ältestes angezogen für die Arbeit. Was für eine Schnapsidee. Zum Hostel wollte ich jetzt nicht zurück, das hätte mich von hier Stunden gekostet. Die Baustelle lag auf der anderen Seite von Vancouver und wir waren früh um 6 Uhr morgens los und erst gegen 8 Uhr angekommen. Ich hatte sowieso ein T-Shirt zu wenig im Gepäck, also würde ich mir irgendwo ein billiges kaufen. Bitte! Ich legte meine $4 auf die Theke des kleinen Klamottenladens. Da fehlen 37 Cent, meinte die zierliche Verkäuferin. Was? Auf dem Preisschild steht $4. Das ist ohne etwas, was ich nicht verstand. Ohne was? Ohne etwas, was ich nicht verstand? Entschuldigung, Englisch ist meine ohne Steuer. Wie ohne Steuer, sage ich. Warum addiert euer Geschäft nicht einfach auch die Steuer zu dem Preis, damit man weiß, wie viel es letztendlich kostet? Das macht niemand in Kanada. Warum? Damit der Käufer sieht, was er an Steuer zahlt. Wie hoch ist denn die Steuer, frage ich. 16%. Na, wenn ich wissen will, wie viel Steuer ich zahle, dann kann ich es mir doch selbst ausrechnen. Das ist so eine Art Protest gegen die Politik. Oh, außerdem weiß das doch kein Mensch, der nach Kanada kommt. Sie zuckt mit den Schultern. Steht aber meines Wissens groß und fett in jedem Reiseführer. Wie viel Cent waren das? Noch 37. Endlich auf einem Zeltplatz. Einziges Zeitmaß ist der Lauf der Sonne. Frühstück, Kaffee, Tee, Lesen, Spazieren, Mittagessen kochen, Tee, Lesen, etwas Gitarre spielen, Lesen, wieder Kaffee, nichts tun, Tee, Abendessen, Gitarre spielen, nichts tun und nochmal lesen bis zum Sonnenuntergang und dann schlafen. Fjorde heißen hier Inlets und am Strand eines solchen sitzen und nichts tun, außer dem Wechsel der Gezeiten zuschauen. Inmitten des Inlets eine Insel, die das einmotorige Flugboot bei jedem Landeanflug einmal umrundet, als sei die Insel ein Glücksbringer, den das alte Ding auch tatsächlich nötig hätte. So kränkelnd schnaubt der Motor die Dieselschwaden aus den seitlichen Auspuffrohren. Ein Donnern und Röhren begleitet jeden Start und jede Landung. Ein Sound, der einem die Daumen für den Piloten drücken lässt. Mehrmals am Tag halt es durch die Bucht, mehrmals komme ich mir vor wie in Pearl Harbor und wahrscheinlich stammt das Flugboot von einem Schlachtschiff, das unter seinem Arsch versenkt wurde. Abends kommen die Möwen, wenn das Wasser zurückweicht, die Ebbe den seicht ins Meer herabfallenden Strand freigibt, Möwen, erst ihre Schreie, dann ziehen sie den Strand hoch, auf seiner gesamten Länge, 20, 30, 40 Möwen, jeden Tag, jeden Abend das gleiche Schauspiel, Möwen, die auf Krebse herabstürzen, die nicht mit dem Wasser gegangen sind. Und sie halten die Tiere mit ihrem Schnabel fest, fliegen 10, 15 Meter auf über einen der Kieselbänke und lassen die Krebse fallen, sodass ihre Schalen zerplatzen auf den Steinen, von denen sie dann das schmackhafte Fleisch picken. Ihr Geschrei, das dumpfe Klatschen von nassen, gefüllten Schalen auf nassen Steinen, die Flattergeräusche der Flügel, wenn sie hastig mit ihrer Last aufsteigen, wieder und wieder, selten ein Rabe zwischen ihnen, um etwas abzustauben, und der schwere Geruch nach Ebbe in der Abendluft, wo Möwen Krebse und Muscheln fressen und keinen Müll. Ich habe einen Nacken wie Mike Tyson. Also so dunkel, meine ich, von der Sonne. Den ganzen Tag sitze oder liege ich im Halbschatten der Bäume, kiffe mit François und Steve, unternehme Spaziergänge oder beschäftige mich ausgiebig mit der Zubereitung meiner Speisen, stundenlang. Jeden Tag steigen die Temperaturen auf über 20 Grad, also laufe ich ständig in meiner kurzen Hose, Sandalen und T-Shirt herum. Ab und an nach Seashell, einem kleinen Ort, entweder zu Fuß oder per Anhalter, was ich aber stets nur die ersten paar hundert Meter versuche, mindestens einmal auf dem Hin- oder Rückweg habe ich Glück. Wie mit der stämmigen Native-Mutti mit ihrem zerschossenen Pickup-Truck und dem weißen riesigen Hund auf der Ladefläche, den ich noch nicht einmal mit einem hungrigen Säbelzahntiger allein lassen würde, hätte ich letzteren wenigstens ein bisschen lieb. Ein Ungeheuer von einem Hund, einer von der Sorte, die mir hier noch öfter und näher begegnen sollten, Bärenhunde. In the dream of the living, the predator arrives out of the blues, sang John Trudell von Kassette. Die Frau fuhr langsam, sehr langsam. Schritttempo, was wirklich angenehm war, denn sie war witzig und erzählte in einer Tour, zum Beispiel wem der Köter, der jetzt 2 Zentimeter von meinem Ohr entfernt, an der uns trennenden Heckscheibe sein Zahnfleisch massierte, schon alles einen Schrecken eingejagt hatte. Sein dumpfes Gebell durch die beschlabberte Scheibe, das Klacken seiner Hauer daran. Mit dem Rücken an einem angeschwemmten Baumstamm lehnend, der seichte Wind, der mit den Saiten von Jaromir Konechnys Zurück nach Europa spielt, die Gitarre in der Hand, den Himmel bewundernd. Es ist heiß. Mein T-Shirt liegt über dem Baumstamm, auch in dem Schatten, in dem ich liege, ist es heiß. Nur wenige Sonnenstrahlen finden ihren Weg durch das Geäst der mächtigen Eiche auf meinen Körper. Bei geschlossenen Augen fühlen sie sich an wie warme Hände, wenn sie für einen vorübergehenden Moment auf einem Punkt ihre Energie bündeln, bis sie durch den Lauf der Sonne über den Körper wandern und sich an anderen abgekühlten Stellen meines Körpers auftun. 5, 6, 7 Hände. Dankbare Zeiten, in denen man beim Sonnenuntergang am Meer sitzen kann. Ein Außenborder tuckert weit draußen vorbei, ein leichter Wind, das Knacken der Krebsleiber, die Möwen, ihre Schreie, streitende Raben, Singvogelstimmen aus dem Unterholz, eine große Ameise fliegt blubbernd an meinem Gesicht vorbei, setzt sich auf meinen Bauch, verliert die Flügel und stirbt. Die seichte Brandung, mehr ein schüchternes Plätschern, die eigelbe Sonne, der Geruch des Landes, 2 alte Männer am Strand, eine Ameise auf dem Handrücken, von irgendwo das Bellen eines Hundes. Ich lerne auch François und Steve kennen, 2 Jungs auf einem Fahrrad, die mehr Gras dabei haben als ein Diener in Montego Bay, Jamaika. The moment was just around the corner on the phone. Colby, Belanchers, Chesterfield, Chessboards. The total wasted, weak disciple as a waiter. Jamaica picture on the wall, a painted Caribbean mermaid. 2 times the size of size of out of loudspeakers, wingless angels. It is the mermaid. It is the mermaid. Ich folgte den Rat von François und Steve. Ich war auf dem Weg nach Apple. Nachdem ich 2 Autos mitgenommen hatten, war ich in einen Bus umgestiegen. Neben mir saß Timmy, ein jugendlicher Straftäter auf Wochenendurlaub. Er saß eine Jugendhaftstrafe ab, da er mit der Schrotflinte seines Vaters und 12-mal Nachladen das Pferd seines Nachbars erschossen hatte. Ach ja, und es war bereits sein 3. Pferd. Während einer Fahrpause spielten wir Hacky Sack und sprachen über Fußball. Wer der beste Fußballer war, wer diese WM gewinnen würde, ich stimmte ihm immer zu. Recht hatte er. Und was lachte ich laut über seine Witze? Manche Leute denken immer noch, per Anhalter zu fahren sei gefährlicher als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Busfahrer wollte mich gar nicht gehen lassen. Die letzten 3 Kilometer vor meinem Stopp versuchte er mir meinen Plan auszureden. In die Stichstraße habe er noch nie jemanden reinfahren sehen und erfahre die Strecke schon seit 20 Jahren. Der nächste Ort an dem Highway 101 wäre wunderschön. Wenn er in 6 Stunden wieder den gleichen Weg zurückkommt und ich stehe immer noch in der Stichstraße, er würde mich wieder zurücknehmen. Er würde sich schon drauf freuen. Die Bustür schloss sich, er fuhr an, hupte und verschwand hinter der Kurve. Ich hiefte meinen Rucksack hoch, schnappte die Gitarre, ging 5 Schritte, hörte blechernes Geschepper hinter mir und ein verrosteter und bemooster, oranger Pickup-Truck bog in die kleine Stichstraße und hielt direkt neben mir. Der Daumen des Fahrers wies auf seine Ladefläche, auf die ich sogleich mein Gepäck warf, und dann ächzend die grifflose Beifahrertür geöffnet und mein Bein gerade noch reinziehen können, bevor die Tür zuklappte, weil der bärtige Mann schon angefahren war. Er schaute demonstrativ, oft und lang aus seinem Seitenfenster. Auch gut, man muss sich nicht dauernd unterhalten, wenn man jemanden mitnimmt. Ich saß bis zu den Knöcheln in verrostetem Werkzeug, das aussah, als hätte man es schon mal Cäsar vor die Füße geworfen. Außer dem Gaspedal schien nichts an der Kiste zu funktionieren. Sämtliche Anzeigernadeln standen auf Null, nicht ein Lämpchen leuchtete. Das Radio hing an seinen Strippen wie ausgekotzt bis auf die Mittelkonsole. Ein Wecker war vor mir mit einem 7-Zoll-Nagel in das Armaturenbrett getrieben worden. Der tickte. Auf meine Frage, ob er die richtige Zeit anzeige, erhielt ich nur ein nicht einzuordnendes »Hm«. Wald, Wald, Wald und die kurvenreiche, schmale Straße mittendurch. Kurven, für dessen Erklärung die rationale Ebene nicht ausreichte. Keine sichtbaren Hindernisse, um die der Weg ursprünglich geschlagen werden musste. Die Bäume hatten alle dieselbe Dicke. Keine Hügel, kein Grund für auch nur eine dieser Kurven. Für den Erbauer musste buchstäblich der Weg das Ziel gewesen sein. Ich bin Straßenbauer, ich baue eine Straße und Schluss. Das Werkzeug rappelte am Boden. Der Motor klang ungesund und ein ständiges Schleifen begleitete die Fahrt, Gummi auf Metall. Plötzlich beugte sich der Mann rasch vor, griff nach meinem linken Knöchel. Ich erschrak, ein Schrei entfuhr mir. Er schaute mich an, stumm, ohne mit den Augen zu klimpern und eine Spur zu lang für diese kurvenreiche Straße. Und dann hob er kurz die Musikkassette an, die er aus dem Werkzeug gefischt hatte, und stopfte sie in die Kassettendeckkotzflade. Das Leiern war so extrem, dass es die Vermutung zuließ, das Gerät war mehr als überrascht von diesem Tonträger. Schließlich kristallisierte sich Barry Manilow aus der Klangwursterei. Oh, Mandy. Wir bretterten an einem von unterschiedlichen Kalibern zerschossenen Ortsschild vorbei. Auf der ersten Kreuzung bremste der Mann so sanft, wie es seine klobigen Arbeitsschuhe erlaubten. Ich bedankte mich, er schloss seine Augen, schaute mich um und er deutete mir vage mit dem Kopf an, ich solle die Straße links gehen. Ich bedankte mich noch einmal, stieg aus, schnappte meine Sachen von der Ladefläche und er gab Gas. War Mandy nicht auch der Hund von Barry Manilow gewesen? Irgendwann kam ich an dem ersten Haus vorbei, ein Trailer mit Veranda, der zusammen mit dem Anwesen aussah, als hätte ihn der letzte Tornado von Florida bis hierhin geweht, inklusive Auftitschen in Alabama, Nevada und Oregon. Alles war Schrott. In dem Bereich, den ich etwas unbeholfen als Einfahrt bezeichnen möchte, standen 3 Autos, ein 79er Oldsmobile, ein 84er Dodge, übereinander und außerdem ein überwucherter Oldtimer, den man in Düsseldorf als Kunst verkaufen könnte. Nikotingelbe Vorhänge wehten tot aus den offenen Fensterrahmen des Trailers. An einer kleinen Holzhütte musste sich ein böser Nachbar mit seiner Pumpgun abreagiert haben und abblätternde Farbe überall. Ein 30 geborstene Stühle, verstreut über den noch nie gemähten Rasen, Holzscheite, eine Axt, Werkzeuge, einiges war einst auch motorisiert wie eine rostige Kettensäge, ein kahler Obstbaum mit einem frisch gemalten Schild. Vorsicht, spielende Kinder. Shai, die Kellnerin des Big Daddy, stellte die Freunde der Theke vor. Das ist Tony, er ist auch Koch hier. Ach ja, und mein Ehemann. Und eine füllige Mitdreißigerin hieß Ruth, die selbsternannte Bürgermeisterin mit der dicken Brille Heather. Und dann gab es noch John, dessen Trinkergesicht ich von den meisten Fotos auf der Wand herkannte. Tony war Native, Cree, kantige Gesichtszüge, Mitte 30, schwarzes Haar zum Zopf unter einem dunkelgrünen Baseball-Cappy, auf dem auf der Rückseite in Gelb etwas klein eingestickt war. 100% Hanf. Wir laberten alle kreuz und quer, spielten Billard für lau, ich bekam Bier um Bier und zwei meine Konstitution demolierende Longdrinks. Dann fanden Toni, Shai, Ruth, Heather und ich uns auf der Veranda des Pubs bei einer Reihe Gute-Nacht-Joints wieder. Und Toni entschuldigte sich dauernd dafür, dass er das starke, gute Zeug zu Hause hatte. Und so oft, dass mir seine Entschuldigung unwirklich vorkam und ich glaubte, sie würden nur in meinem Kopf echoen. Alles fiel mir schwer, schwerer und schwerer. Und zwischendurch fragte ich ihn, ob er selbst anbaue, und die Menschen lachten um mich herum, und er sagte, ja, auf ihrem Grundstück in Saskatchewan, wo er her war, und wo er jedes Jahr ausspannte, und er erzählte von seinen Landsleuten dort, die sehr, sehr einfach lebten, und wenn das Geld hinten und vorne nicht mehr reichte, auf Rodeos ihr Zubrot verdienten. Und die Deutschen hätten doch ein Faible für sowas. Er hatte eine Dokumentation gesehen, in dem Deutsche einen Rodeo-Club gegründet hatten, in Deutschland, und verkleidet herumliefen. Als Cowboys und Indianer. Erwachsene Deutsche, ob ich mir das vorstellen könnte. Erwachsene Deutsche mit pechschwarzen Zöpfen oder der Umstand, dass es so viele gibt, dass sie einen Verein gründen können, fragte ich. Toni überlegte. Beides. Oh ja, sagte ich. Oh ja. Schließlich gingen wir wieder rein. Der Besitzer des Big Daddy mochte nicht, dass drinnen gekifft wird. Deswegen waren wir überhaupt draußen. Und dann musste ich meinen Deckel zahlen. Und Shai addierte und sagte, $4.50. Glücklich im Zelt. Im Schlafsack. Regen prasselt, plackert auf die Plane. Tiefes Atmen. Das Prasseln des Regens auf meiner Zeltplane. Von rechts kommt ein Staffelläufer ins Bild gerannt, patscht durch den Regen, stoppt vor mir, ich gebe ihm mit meiner Rechten den Stab und er läuft wieder weg. Entfernendes Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, seiner Füße im Regen. Vor mir nun weiterhin die Comicfigurenparty. Halb Disney ist nun vertreten, wieder der Staffelläufer von rechts. Die Übergabe, er rennt wieder weg. Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch. Wieder die Comicfiguren und schon wieder der Staffelläufer. Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch. Er beginnt zu stören. Es ist lästig, dauernd den Stab zu überreichen und keine wirkliche Aufgabe mehr. Aber da er in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu mir kommt, halte ich den Stab nur noch so hin und ich kann mich so auf die Comicfiguren konzentrieren, hauptsächlich nun auf Goofy und die Panzerknacker. Regen auf mein Zelt, Comics im Kopf. Und Stimmen. Das starke Zeug habe ich zu Hause. Du kannst ja arbeiten, wenn du willst. Arbeiten, arbeiten. Und ich habe fertig. Trainer Trapattoni von links. Der Staffelläufer von rechts. Pitsch, patsch, pitsch, patsch, pitsch, patsch. Es wird anstrengend. Meine Rechte versorgt den ausdauerndsten fucking Staffelläufer der Welt mit Dutzenden von sinnlosen Staffelstäben. Wir lassen das Ding nicht einmal fallen. Eingespieltes Team. Und wieder sprintet er weg. Hingebungsvoll. Voller Elan. Mut und der Ausdauer eines Sisyphus. Was würde Freud dazu sagen? Staffelstäbe und Staffelläufer. Weiß der Geier, wo der die ganzen Hölzer hinschleppt. Soll mir egal sein, ich frage ihn nicht. Wenn er es mir nicht von selber erzählt, bitte, hier, der nächste Stab, Comic, Schlaf. Ich auf einer Wolke, leicht, weiß. Helles Blau, Frieden, dann grollender Donner, lauter werden und lauter, lauter und lauter. Oh Gott, ein viermotoriger Zweite Weltkriegsbomber steuert geradewegs auf mich zu. Nein, nein, nein, nein, schreie ich. Auf der Flugzeugnase prangt ein riesiges Gebiss, eine Grimasse, verzerrt. Das erkenne ich von Weitem, das dumpfe Brummen der Motoren, das anschwillt bis zu einer unerträglichen Lautstärke. Der Krach, es dröhnt durch meinen Magen, meine Eingeweide rebellieren, mein Hals zieht sich zu. Gott, meine Wolke erzittert, er bebt, ich greife Hilfe suchen um mich, will mich festhalten, ich falle in Panik. Der Boden vibriert, nein, ich bilde mir das nicht ein, ich bin jetzt wach, mein Gott, ich kralle mich in meinen Schlafsack, habe keine Zeit, an diesen Krach, dieser Krach, keinen Gedanken zu fliehen, jeder nächste Bruchteil einer Sekunde erwarte ich den, was, Treffer, Treffer oder was, ich sitze aufrecht, die Zeltplane schlägt an meinen Kopf, dieser Lärm, der Boden, mein Magen, dann... Das undefinierbare Motorengeräusch wird langsam leiser, spüre, wie meine Angst oder die Bedrohung weicht, meine verklebten Augen, mein hektischer Atem. Die Plane beruhigt sich, der Boden, mein Herzschlag in meiner Brust. Ins Ersterben des Geräusches höre ich Männerstimmen, murmeln. Ich öffne vorsichtig leise das Zelt, recke meinen Kopf herum und ein Hubschrauber steht direkt neben meinem Zelt. Zwei Männer draußen diskutieren mit dem Piloten, lachen. Ich springe auf. Barfuß. Heraus, einfach raus. Schreie auf Deutsch. Sag mal, habt ihr eigentlich alle Latten am Zaun? Nach 3 Tassen Cowboy-Kaffee ging's mir besser. Die Sonne kam währenddessen heraus und in der Bucht herrschte sogleich eine brütende Hitze, Schwüle, da die Berge drumherum den Wind weitestgehend abhielten. Aufgrund des Wetters ein Spaziergang, Einkaufen in einem kleinen Laden im Ort mit dem humpelnden Verkäufer. Dann Toni und Shai getroffen, sie betrieben auch einen Hotdog-Stand auf dem Weg zum Totempfahl. Dann Chris getroffen, den netten jüngeren Bruder von Shai mit sympathischer Plaunze und irgendwie zu kurzen Armen. Außerdem fehlte ihm der kleine Finger der rechten Hand. Er schraubte an einem Außenbordmotor herum, für abends zum Poolbillard verabredet im Big Daddy. Er war stets etwas unruhig, aber immer offen und freundlich mit tiefer Stimme und herzlicher Lache, göttlichem Humor wie alle hier. Chris zeigte mir stolz seinen neuen Truck, extra hochgelegt. Dann noch John, der größten Schnapsnase des Ortes, über den Weg gelaufen. Man konnte sich in Apple wirklich nicht aus dem Weg gehen. Ebenfalls mit ihm vorabends verabredet. John war einer der Draft Dodger im Ort. Amerikaner, die während des Vietnamkrieges nach Kanada geflohen waren, um nicht in die Armee eingezogen zu werden. Spaziergang durch Wald. Dunkle Landschaft. Grün, auf braun gedrungene Geister mit schmalen Augen, Handflächen schmal und lang wie Schießscharten albanischer Einmannbunker, belauern mich, Augen von überall, tuscheln sie, was? Äste knacken, Bärenscheiß und ihre Spuren an den Bäumen, gefressene Furchen tief ins Holzfleisch und überall die Geister mit den Schlitzaugen 3 Meter hoch, Vision ehemalig hoher Bäume, die im Ausgang des 19. Jahrhunderts hier traditionell mit Axt und Blattsäge geschlagen, gefällt wurden. 2 Waldarbeiter, jeweils einer dieser Mammutbäume, und zuerst schlugen sie in knappen 2 Metern Höhe Schlitze für ihre Standbretter, vor denen sie balancierend den Stamm dort, wo er sich verjüngte, schlugen und sägten. Nun beobachteten mich die stummen toten Zeugen durch das modrige Unterholz aus Farnen, Flechten und Moosen und gefällten und umgestürzten und schiefen, von anderen gestützten Bäumen sich sinnlos in die Luft krallendes Wurzelwerk, Pilze und Sporen. Am Nachmittag erzählte ich Ruth von meinem Helikoptererlebnis. Daraufhin lud sie mich zu sich ein. Ich konnte mein Zelt bei ihr auf dem Grundstück aufstellen und mittlerweile saß ich mit ihren Freunden zusammen im Trailer. Sie kam herein, schlug die Tür hinter sich zu und lachte sich schlapp über unsere Gesichter, unsere Augen, unsere Körperhaltungen. »Unter Klüsen findet man im Lexikon eure Murmeln. Ihr sollt die Joints rauchen, nicht euch in die Augen stechen.« Ich spürte diesen Innendruck unter meiner Schädeldecke, als dehne sich meine Hirnrinde aus. Meine Augen tränten auch ohne zu lachen und Ron stellte sich als Talent im Geschichtenerzählen heraus. »Thorsten, einerseits kannst du froh sein, dass du hier umsonst pennst, aber du weißt, dass hier ein Bär sein Revier hat.« »Nope«, spielte ich seine Geschichte mit. Er wandte sich an die Gastgeberin. »Ruth, wann musstest du ihn das letzte Mal verjagen hier?« »Ist schon lange her.« »Wie lang?« 3-4 Tage, Gelächter und Gehuste in der Runde. »Ja, siehst du, Thorsten«, und er zeigte weise mit seinem Finger auf mich, »und er geht immer da lang, wo du jetzt dein Zelt stehen hast. Die gehen ja immer die gleichen Wege, und er war schon da, bevor der Trailer hier stand.« »Boah, Ron, wie alt werden Bären?« Ich deutete auf den Zerfall um mich herum. 80, 90 Jahre? Kommt der Bär mit einer Gehhilfe aus dem Wald?« Ruth schubste mich von der Seite an. »Pass bloß auf!« und Ron nahm seinen Faden wieder auf. Naja, ich gebe dir einen Rat, du musst es wissen, es gibt jedes Jahr jede Menge Tote auf den Campingplätzen hier in BC, ja. Unwissende, die keine Ahnung haben, wie man sich bei einem Bärenangriff richtig verhält. Da sind übers Jahr Hunderte von Toten, alleine hier in British Columbia. Aber die Regierung hält das natürlich zurück. Soll ja nicht den Tourismus beeinträchtigen, logisch. So, und jetzt stell dir vor, du liegst im Zelt und im Schlafsack und ein Bär rennt dich um. Hä? Was machst du? Erzähl's mir, hä? Hä? Du zuckst mit den Ohren. Ja, hab ich doch gesehen, du armer Thor. Thor, Thorsten, du. Du würdest dir die Decke über die Ohren ziehen und Mucksmäuschen still sein, stimmt's? Und denken, hoffentlich läuft der über mich weg. Der nickt, hat er genickt? Fragte Ron nickend die anderen und die nickten, weil ich genickt hatte. Und weißt du, was der Bär denkt? Der denkt sich, worauf stehe ich denn hier? Das riecht ja wie fette Beute. Ich muss nur ein bisschen buddeln, um dran zu kommen, denkt sich der Bär und beginnt sogleich zu graben. So, und er gräbt und gräbt und deswegen verbluten die meisten Touristen im Bauchbereich. Die Tiere buddeln die Bauchdecke auf, die Gedärme raus, weil die meisten Menschen Rückenschläfer sind. Wie schläfst du? Embryohaltung? Wie auch immer. Aber kannst du dir das vorstellen, wenn man die findet, dieses traurige Bild, überall Blut und Daunen und Gedärme und aus ist es, also wenn du einem Bär begegnest, ich will dir mal erzählen, was du machst, wenn du einem Bär begegnest, erstens, sei laut, schrei, oder noch besser, du bist ja Deutscher, jodel, wegen den hohen, schrillen Tönen, jodeln, da musst du dich damit auskennen, aus tiefster Seele heraus, hier, aus der Brust, jodeln, jodeln. Und wir fielen alle mit ein und jodelten uns zu viert die Seele aus dem Leib in diesem grünen Trailer. Nachdem wir im Big Daddy abends nach dem Bier noch einige auf der Veranda gequarzt hatten, schwankte ich durch die frische Nacht nach Hause. Was mich nicht nüchterner machte. Daher konnte ich mir auch kein richtiges Bild von der Situation um mein Zelt machen. Mit einer Hand in der Tasche und mit der anderen den Kopf kratzend stand ich vor meinem Zelt und dem weißen Plastiktisch und den beiden weißen Plastikstühlen und den vielen weißen Styroporblöcken drumherum im Mondschein. Ich schob ein paar Styroporblöcke an Seite, um an den Zelteingang zu gelangen. Als ich mich bückte, um den Reißverschluss aufzuziehen, fand ich davor ein langes Küchenmesser. Ich fuhr erschrocken auf, schaute mich um, als säße mir der Tod im Nacken. Hatte jetzt die wahnsinnige Ruth die Waffen gewählt? Sollte ich Ort und Zeit ausmachen? Ein Zettel lag verweht abseits, ich hob ihn auf und las. »Hi, Thorsten, für den Fall eines Bärenangriffs.« Ich ließ den Arm wieder sinken. »Ja, klar, mit dem Küchenmesser, dachte ich. Was würde ich tun? Wo wäre der Bär wohl am empfindlichsten? Nase, dachte ich mir. Nase, bei Tieren, bei Hunden, da sind die doch immer am empfindlichsten.« Ich las weiter. »Zu deinem Schutz, aber versuch ja nicht, die Nase zu treffen. Das klappt in der Regel nicht. Als erstes musst du ja laut sein. Jodel. Sollte das nicht glücken, dann bleibt dir nur eines zu tun. Wenn der Bär dich versucht zu packen, halte das Brotmesser mit beiden Händen vor deine Brust, so dass er sich durch seine eigene Gewalt quasi selbst das Messer in die Brust rammt. Dann schlitze ihm von oben nach unten den Bauch auf.« Und wo war ich in der Geschichte? Ich sah mich jodelnd und ein Brotmesser schwenkend untergehen. »Schlaf gut, Ruth!« Die hielt wirklich eine Menge von mir. Paranoia setzte ein. Ich sah überall lauernde Bären, die deutsche Volksmusik mögen. Ich rammte das Messer vor meinem Eingang in den Dreck, so dass ich es nur noch zu ziehen brauchte, und lauschte liegend im Zelt alleine allen verdächtigen Geräuschen der Nacht. Und in dieser Nacht gab es derer viele. Am nächsten Morgen standen Lorna, Ruth, Ron und ich neben meinem Zelt. Zwei hastig gebaute Joints kreisten und Ron meinte zu mir, »Schätze, da hat's ne mächtig Schwein.« »Oder Fußgeruch.« »Danke, Ruth«, sagte ich. Sam, der Hund von Lorna, schnüffelte mit eingezogenem Schwanz an einem schwarzen Riesenhaufen Bärenscheiße hinter meinem Zelt. »Nee, Mann, du hattest so richtig Schwein. Ich mein so richtiges Schwein, Mann. Der Bär wollte dir nur mal zeigen, hier, ich kann größere Haufen scheißen als du. Und wenn du das nicht glaubst, dann setz da einmal daneben und wir vergleichen.« In ihrem Trailer stand der Bär immer noch zur Debatte. Zelt und Rucksack lagen nun neben dem Ofenrohr. Ich sagte, also wann hattest du ihn wirklich zum letzten Mal gesehen, Ruth? Sag bloß, es war wirklich nur ein paar Tage her. Nein, nein, nein, nein, nein. Wann denn? Letzte Woche, Anfang letzter Woche. Ich schüttelte den Kopf. Bitte? Wo denn? Ja, gleich da. Ruth zeigte aus dem Fenster und... Also, warte mal, sagte ich. Vor einer guten Woche wäre der Bär mit seinem Arsch schon keine 4 Meter von meinem Zelt weg gewesen. Wäre auch ein Wunder, wenn nicht. Ich fuhr zu Ron herum. Ein Wunder, wenn nicht? Was soll denn das jetzt heißen? Wie ich dir schon sagte, Bären nehmen immer einen gleichen Weg. Sie haben ein Revier. Gleichen Weg, Revier? Der Bär besucht immer den Komposthaufen vom Supermarkt. Und? Na, Bären nehmen immer einen gleichen Weg. Die Straße entlang, über den Hof von Joey und die Einfahrt hoch und hier. Ja, und dann da durchs Gebüsch, stimmt's, Ruth? Ruth nickte. Moment, Ron, du meinst, der geht da wirklich immer lang? Immer? Dann war die Geschichte von gestern... Na, natürlich geht der da lang. Der Bär kommt immer die Einfahrt hoch, verschwindet da durch den Trampelpfad, wo mein Zelt stand. Ja, ja, ja, hin und zurück, logisch, logisch, hin und zurück. Ron gab einen Stick an Lorna weiter. Nur so, weiß das jeder außer mir hier im Ort? Alle nickten mit dem Kopf. Und ihr lasst mich da zelten? Er kommt ja nicht täglich vorbei. Nicht täglich, wie oft? Ich würde sagen, was meinten ihr? Er guckte sich um. Also einmal die Woche viel. Er kommt da einmal die Woche da lang? Willst du sagen, ihr habt mich hier pennen lassen, wo ein Bär einmal die Woche lang schleicht? Du wolltest ja nur ein paar Tage bleiben. Und das ist russisch Roulette. Nein, das ist kanadisches Roulette. Pilli-Billi-Roulette. Außerdem wäre der Bär überfüllig, wenn er sich vor einer Woche erst sehen gelassen hat. Ruth nahm den Joint im Empfang. Komm mal runter, beruhig dich, ja? Deswegen hatte ich ja noch zur Sicherheit den Tisch und die Stühle. Oh ja, und nicht zu vergessen die Styroporplatten gegen den Bären. Ja, du warst doch sicher. Na, warst du sicher oder nicht? Ist ja nichts passiert. Hier, nimm den Zug. Nach dem Bärenerlebnis war mir alles egal. Und wir machten uns heute so richtig fertig. Wir saßen in Ruths Trailer und wir saßen dumm herum. Ron und Ruth auf Plastikstühlen, Lorna und ich auf meiner Isomatte auf dem Boden, Sam der Hund in der Mitte. Lorna aus heiterem Himmel. Also wenn du die Einsamkeit magst, du... Und sie schaute mich fragend nach einer Bestätigung an. Und ich wusste nicht, wie sie darauf kam. Wir hatten seit Ewigkeiten geschwiegen. Und ich wusste nicht, wer, was und ob ich und... wenn ich, was auch immer zum Schluss gesagt hatte, aber ich nickte ihr wohlwollend zu. Also dann musst du nach Moncton fahren. Moncton, das nennt man auch den Fliegenkorridor. Du weißt, Oklahoma in den Staaten ist der Tornado-Korridor und Moncton ist das gleiche für Kanada, nur eben mit Fliegen und Mücken statt Tornados und da will keiner leben. Der Ungezieferkorridor. Ja, Ron, und ich kannte auf jeden Fall da mal einen, also eigentlich meinen Schwager. Scheiße, und der war, ich will mal sagen, absolut magisch, ja, magisch war der. Ihr kennt doch Bienenmänner, oder? Fragende bis gleichgültige Gesichter in der Runde. Na, die Bienenmänner, Mensch, Leute, Bienenmänner. Und sie stieß mich an, ich nickte. Lorna, ich habe keinen blassen Schimmer, von was du sprichst. Und wenn du das Bild eines Bienenmannes, was ich gerade nach den ganzen Joints vor Augen habe, sehen würdest, dann würdest du ganz schnell versuchen, es zu erklären. Bienenmänner, die nicht von Bienen gestochen werden, obwohl Abermillionen Bienen von ihnen an ihnen kleben und die sind nur mit Bienen... Imker. Genau. Ja, jedenfalls werden die nicht gestochen. Die sind absolut magisch. Wow. Irgendwann kam Ron vom Pinkeln wieder, setzte sich, verschränkte seine Arme und fragte Lorna, »Was hat das denn wohl mit deinem Bruder zu tun?« Zu meinem Erstaunen fuhr sie immer noch den Film und wusste direkt, was gemeint war. Die Beförderung ihres Schwagers zum Bruder nahm sie so hin. »Ja, richtig, richtig, mein Bruder, ja, absolut magisch war der. Der war kein Bienenmann, der war das für Fliegen, was Bienenmänner für Bienen sind. Er war ein Fliegenmann oder Moskitos. Besser, ich meine ja eigentlich hauptsächlich Moskitos. Er war ein Moskitomann. Der konnte durch Moskitoschwärme marschieren, ohne gestochen zu werden. Nix. Die klebten an ihm. Sein ganzer Körper konnte schwarz sein. Die stachen ihn nicht. Schwarz von Moskitos und die taten ihm nix. Er hat sie einfach so angezogen. Ja, einfach so. Und sie haben ihn nicht gestochen. Nein. Warum sind sie dann erst gekommen? Ron wedelte mit dem Joint zwischen zwei Fingern. Ich hab keine Ahnung. Echt nicht. Soll ich dir was verraten? Ja. Die haben ihn vollgewichst. Die haben sich selbst befriedigt an ihm. Die haben sich in seinen stinkenden Poren einen runtergeholt. Wie eine überdimensionale, lebendige Gummipuppe, dein Bruder. Eine riesige, lebendige, menschliche Ejakulieroberfläche für Ungeziefer. Voll mit unsichtbar geringen Spermamengen, Myriaden von Fliegen und Moskitos. Ekelhaft, deine Verwandtschaft. Gibt sich für sowas her. Und ist auch noch stolz drauf. Bäh. Ich geb dir nie wieder die Hand. Und an meinen Sticks, Lorna, darfst du schon 10-mal nicht mehr ziehen. Wer weiß, Fliegenwichse, wie abgefahren. Ist das abgefahren? Ist das abgefahren, oder was? Gruppensex in Vollendung. Myriaden Insekten spritzen gleichzeitig ihren Saft in die Schweißbohren deines Bruders, bis die Bohren voll sind. Und ein allgemein orgastisches Aufschreien kommenden Ungeziefers erzittern. Und dann lassen sie von ihm ab mit 6 weichen Knien, weichen Flügeln. Und ich weich nicht, weiß nicht noch was. Und dann... Und dein Bruder grinst blöde dazu. Schaut her, was ich kann. Schaut her, wozu ich gut bin. Tolles Exemplar, Mensch. Eine Insektensperma-schluckende Epidermis. Glückwunsch. Ein galaktischer Fortpflanzungsversuch, dessen positive Wahrscheinlichkeit von Mal zu Mal, von Akt zu Akt steigt. Und irgendwann hustet dein Bruder und eine Schmeißfliege summt in seiner Lunge. Die hat sich nämlich dort verpuppt. Und am besten noch geteilt. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn er hustet... Kleine Fliegen füllen das Wohnzimmer und irgendwann darf er nicht mal tief ausatmen oder kratzt sich dauernd die Brust, weil es ja juckt da drin. Die 1000 jungen Fliegen und Moskitos, alles kribbelt und krabbelt. Boah, hast du eine Verwandtschaft, Lorna, echt ekelhaft. Aber was? Aber warte mal, Ron, das letzte Mal hat er einen Stich. Einen Perversen findest du immer. Das war Abenteuer Westkanada aus dem gleichnamigen Roman von Thorsten Nesch, erschienen im Wiesenburg Verlag, ISBN-Nummer 978-3939-518-594. Traummusik von Max Würden. Canadian Reggae, The Randy Waldy Trio featuring Thorsten Nesch. Mehr Hörstücke von Thorsten Nesch auf www.audio-range.com.